SWR 2 Hörspiel. Die Fahrt der Argonauten. Hörspiel in 4 Teilen von Katrin Zipse. Nach Apollonius von Rhodos. Teil 3: Die Aufgabe. Hera, glaubst du wirklich, dass der König von Kolchis das goldene Vlies einfach so rausrückt, wenn Jason ihn drum bittet? Niemals. Dieser Aetes ist ein ziemlich unangenehmer Typ. Fremdenfeindlich und grausam. Den griechischen Königssohn Phrixos hat er damals nur aufgenommen, weil Zeus es ihm befohlen hat. Das goldene Vlies zu kriegen, ist wahrscheinlich noch schwieriger als die ganze Fahrt bis hierher. Hat Jason nicht noch irgendwelche Dings-da-Sachen, mit denen er Aetes bestechen kann? Quest-Gegenstände? Woher denn? Die Jungs haben auf dem Weg ja nur die Kleider der Lemnierinnen gefunden. Und davon ist nicht mehr viel übrig. Nicht so schlimm. Ich habe noch eine andere Idee. Und Kleider würden bei Aetes sowieso nichts nützen. Dem müsste man schon mit was Größerem kommen. Du musst dir nachher mal seinen Palast anschauen. Ein protziges Teil. Innen ist fast alles aus Eisen. Alle Türen, Fensterrahmen etc. Aber durchaus schön verziert. Das Beste sind allerdings die 4 Quellen im Hof, aus denen Wasser, Milch, Wein und ein sagenhaft gutes Öl fließen. Aber kein Nektar. Nein, natürlich nicht. Aetes ist schließlich nur ein Halbgott. Sein Vater ist der Sonnengott Helios und seine Mutter auch wieder eine von den Nymphen. Eine Meeresnymphe in dem Fall. Eine von den 3000 Töchtern des Okeanos. Heißt Perse. Dass du dir dieses ganze Wer-mit-wem-Zeug merken kannst, das wundert mich immer wieder. Ach, es ist Training. Und die richtige Suchmaschine. Und wie helfen wir Jason jetzt? Mit Liebe. Die habe ich ja noch nie eingesetzt. Dann wird es Zeit, Athene. Die haben die Argo schon ein ganzes Stück den Fluss hochgerudert. Die legen gleich an. Dieses Schiff ist wirklich erstaunlich schnell. Als das Schiff der Fremden am Ufer des Phasis festmachte, schlief ich friedlich und geborgen im Palast meines Vaters. Schlief in meinem Mädchenzimmer einem neuen Tag entgegen, von dem ich nicht mehr erwartete, als dass es sich nicht von den vorhergehenden Tagen unterschied. Und nachdem doch alles anders war. Denn damals hat begonnen, was hier endet. So weit entfernt von meiner Heimat am Schwarzen Meer. An der Küste Griechenlands. An deren steinigem Strand ich jetzt sitze und wo mir nichts anderes bleibt als warten. Weil ich, Medea, nur noch eine Geflüchtete, eine beliebige Fremde bin. Doch an jenem Abend, als die Argonauten in Kolchis landeten, war ich die stolze Tochter eines Königs und die mächtige Priesterin der dunklen Göttin Hekate. Ich, Medea. Und wo willst du jetzt auf die schnelle Liebe herkriegen? Nimm die FPV-Brille. Und schick die Möwenbrone zum rechten Palastflügel. 2. Stock, 3. Fenster von links. Steht offen. Zoom auf das Bett. Ich sehe nur Haare. Schön blond. Das ist Medea. Die Tochter von Aetes. Jung, hübsch, klug. Und ganz wichtig. Eine Priesterin der Göttin Hekate. Wie hätte ich ahnen sollen, dass die Ankunft dieses Schiffs mir das Leben nahm, wie ich es bis dahin kannte und wie es mir lieb gewesen war? Dass der Auftrag eines fremden Königs in einem fernen Land zu meinem Schicksal wurde. Hekate, die ist zuständig für Wegkreuzungen und Übergänge, oder? Ja, so kann man es auch nennen. Eigentlich vor allem für den Übergang vom Leben zum Tod. Mit dem die Menschen sich so schwer tun. Ich finde sie ja auch ein bisschen düster. Und dann diese heulende Hundemeute, die sie immer dabei hat. Die gehört eben dazu. Aber das Geniale in unserem Fall ist, Hekate ist als Göttin auch für Zauberei und Magie zuständig. Und Medea als ihre Priesterin? Kann zaubern, das Kind. Ich sage dir, wenn Medea Jason hilft, kriegt er das goldene Vlies. Da kann Aietes Nein sagen, so viel er will. Aber dazu muss ich es so hinbiegen, dass sie sich in Jason verliebt. Sonst stellt sie sich bestimmt nicht gegen ihren Vater. Die Fremden, die sich im Dunkel der Nacht im Schilf verbargen, kamen von weit her. Es waren 50 griechische Helden. Argonauten nannten sie sich. Ein König im fernen Griechenland hatte sie ausgeschickt, ihm das goldene Vlies zu holen, das bei uns in einem Eichenwald hing. Das goldene Vlies ist das Fell des Widders, der einst den Königssohn Phrixos zu uns nach Kolchis brachte, als er vor seiner Stiefmutter flüchten musste, die ihn umbringen wollte. Phrixos tötete den Widder nach seiner Ankunft auf dessen Geheiß und schenkte sein Vlies meinem Vater Aietes, dem König von Kolchis. Mein Vater nahm Phrixos bei sich auf. Er gab ihm sogar meine Schwester Chalkiope zur Frau. Und sie bekamen 4 Söhne. Argos, Melas, Phrontis und Kythisoros. Als Phrixos im hohen Alter starb, wurde sein Leichnam in das Fell des goldenen Widders eingenäht und im Eichenhain nahe des Flusses Phasis in einen Baum gehängt. So bestatten wir alle toten Männer. Nur, dass man sonst das Fell von Stieren dafür nimmt. Diese Medea sieht fast noch wie ein Kind aus, wenn sie schläft. Täusche dich nicht. Diese Priesterinnen der Hekate sind mächtig. Gegen die Rituale, die sie vollziehen, wirken die Zeremonien unserer Priesterinnen wie Kindergeburtstage. Des goldenen Vlieses wegen waren die Argonauten unzählige Tage und Wochen über die Meere gesegelt und hatten vielen Gefahren getrotzt. Als sie das Schwarze Meer schon fast durchquert hatten, wollte es das Schicksal, dass sie auf die Söhne meiner Schwester trafen, die sich auf die Fahrt nach Griechenland gemacht hatten, um das Erbe ihres Vaters Phrixos anzutreten. Im Sturm erlitten Argos, Melas, Phrontis und Kythisoros Schiffbruch und retteten sich auf die Aresinsel, auf der auch die Argonauten rasteten. Die Argonauten versorgten sie mit allem Nötigen und nahmen sie auf ihrem Schiff der Argo mit zurück nach Kolchis. Die Söhne Chalkiopes lotsten die Argo zur Mündung des Flusses Phasis, an dessen Ufer sie schließlich vor Anker ging. Wir gehen zu Aphrodite. Wenn uns jemand beim Verliebtmachen helfen kann, dann sie. Das fällt in ihr Fachgebiet. Dann lege ich die Brille so lange ab. Die drückt auf die Nase. Nein, nein, nein, die musst du auflassen, sonst kriegen wir ja nicht mit, was unten passiert. Hera, die schlafen alle. Das Mädchen im Palast und die Jungs auf ihrem Schiff. Da tut sich gar nichts. Die können wir auch mal ein paar Minuten aus den Augen lassen. Zeig. Von wegen, die schlafen alle. Auf der Argo gehen gerade die Lichter an. Und Jason schält sich aus seiner Decke. Hier, setz die Brille wieder auf und steuer die Möwenbrunnen näher an ihn ran. Und wie soll ich so zu Aphrodite kommen? Ich kann nur entweder aufs Schiff schauen oder auf meine Füße. Ich nehme dich bei der Hand. Liebe Freunde, ich will euch sagen, welchen Plan ich mir in der Nacht ausgedacht habe. Ich nehme den Hermesstab mit und gehe zusammen mit Telamon und Augaias und den Söhnen des Phrixos direkt zu König Aietes und bitte ihn frei heraus, mir das goldene Vlies zu schenken. Und falls er sich weigert, überlegen wir, wie wir ihm das Vlies im Kampf oder durch eine List abbringen können. Oh, die Jungs gehen tatsächlich schon los. Hoffentlich metzeln die Kolcher sie nicht gleich nieder. Jason ist viel zu vertrauensselig. Er glaubt, dass seine Delegation sicher ist, nur weil er den Hermesstab mitschleppt. Das Ding ist doch kein zuverlässiger Schutz. Damit kann man nicht mal zustechen. Er soll ihn ja auch nicht als Waffe benutzen. Das ist nur ein Symbol, dass dem Überbringer von Botschaften nichts passiert. Das weiß ich schon. Es wirkt aber meistens nicht. Schick doch zur Sicherheit einen Nebel in die Stadt. dann kommen sie auf jeden Fall unbemerkt bis zum Palast. Mist. Jetzt liefert mir die Drohne natürlich nur noch Nebelbilder. Weiß in weiß. Ich sehe nicht mal mehr ihre Schatten. Dann setzt die Brille doch lieber ab. So kommen wir wenigstens schneller voran. Lasst uns gehen, Freunde, bevor der Nebel noch dichter wird. Bald sehen wir nicht mal mehr die Hand vor Augen. Der Nebel wird unser kleinstes Problem sein, Iason. Den Weg zum Palast finden meine Brüder und ich auch blind. Aphrodite! Hallo? Bist du da? Wir sind es, Hera und Athene. Augenblick, meine Lieben, ich bin noch im Bad. Setzt euch doch schon mal ins Wohnzimmer. Ich schau mal, ob ich erkennen kann, wo Jason jetzt ist. Sehr gut. Der steht schon vor dem Palast. Ich mach den Nebel weg. Diesen Palast musst du dir echt mal ansehen, Athene. Ein Riesending. Setz die Brille ab, Hera. Aphrodite kommt. Wieso? Das ist unhöflich. Oh, also ich bin immerhin die höchste Göttin im Olymp. Hüterin der Ehe und Gemahlin des Zeus. Psst. Willst du, dass sie dir hilft oder willst du angeben? Ihr Lieben, aus welchem Grund besucht ihr mich nach so langer Zeit? Und dass ihr gleich zu zweit erscheint, so hohe Göttinnen. Wie kann ich euch helfen? Ich komme gleich zur Sache, Aphrodite, weil die Zeit drängt. Ein junger Grieche, Jason, ist vom jolkischen König Pelias nach Kolchis geschickt worden, um das goldene Vlies mit den Gebeinen des Phrixos zu holen. Es hängt jetzt in einem Baum im Eichenhain von König Aietes. Keine Ahnung, warum die Kolcher ihre Leute auf diese seltsame Art bestatten. Nur die Männer. Die Frauen begraben sie in der Erde. Echt? Egal. Das Vlies hängt jedenfalls im Baum und König Pelias will, dass es nach Griechenland zurückkommt, damit Phrixos in der Erde bestattet wird, wie es sich für einen Griechen gehört. Pelias behauptet, mein Mann hätte es ihm befohlen. Zeus. Ja, klar. Zeus, wer sonst? Eigentlich geht es aber nur darum, dass Pelias Jason loswerden muss, weil er fürchtet, dass er ihn vom Thron jagen will. Und? Will er? Bis jetzt noch nicht. Aber nach diesem unheilvollen Auftrag bestimmt. Zumindest macht er sich Jason gerade zum Feind. Und das möchte ich ausnutzen, wenn er zurück in Griechenland ist. Irgendwie kompliziert das Ganze. Was interessiert dich denn so an diesem Pelias? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Pelias hat eine Priesterin von Hera in einem ihrer Tempel ermordet. Und Hera wartet immer noch darauf, dass sie sich dafür rächen kann. Genau. Diesen Frevel muss er noch büßen. Und Jason soll das Werkzeug meiner Rache sein. Und jetzt kommst du ins Spiel, Aphrodite. Oder besser dein Sohn, Eros. Er muss jemanden verliebt machen, sonst funktioniert mein Plan nicht. Kannst du ihn bitten, dass er einen Liebespfeil auf die jüngere Tochter des Aietes abschießt? Sie muss sich unbedingt in Jason verlieben, damit sie ihm gegen alle moralischen Skrupel hilft, das goldene Vlies nach Griechenland zu bringen, auch wenn ihr Vater dagegen ist. Wir gehen nämlich nicht davon aus, dass Aietes ihm das Fell freiwillig gibt. Ach, Hera, ich unterstütze dich gern, das weißt du. Aber es ist nicht gesagt, dass Eros tut, was ich will. Zurzeit ignoriert er alles, um das ich ihn bitte. Und seine Schamlosigkeit und Unverschämtheit reizt mich bis aufs Blut. Am liebsten würde ich ihm seine Pfeile wegnehmen und in kleine Stücke brechen. Er verursacht ja doch nur Schmerzen damit. Aber immer, wenn ich ihm damit drohe, droht er mir noch viel Schlimmeres an. So sind sie in dem Alter, Aphrodite. Das gibt sich wieder. Ich glaube, er ist im Garten des Zeus und betrügt Ganymed mal wieder beim Würfelspiel. Mal schauen, ob er überhaupt rangeht. Mama, ich kann jetzt nicht. Ich zock mit Ganymed. Nur ganz kurz, Eros, deine Großmutter und Athene sind bei mir und bitten dich um einen Gefallen. Ach nee. Es geht um eine kolchische Prinzessin, die sich unbedingt in einen griechischen Helden verlieben muss. Was kriege ich dafür? Wenn's klappt, schenke ich dir den goldenen Ball, mit dem Opa Zeus als Kind gespielt hat. Okay, ich mach mich auf den Weg. Kolchis hast du gesagt? Und die Prinzessin heißt wie? Medea. An jenem Morgen war ich nicht im Tempel der Hekate, wo ich sonst um diese Stunde zu sein pflegte, sondern weilte noch im Palast von Kolchis, des dichten Nebels wegen. Als er sich lichtete, sah ich drei fremde Männer durch den Innenhof schreiten. Sie folgten den Söhnen Chalkiopes, die doch erst ein paar Tage zuvor nach Griechenland aufgebrochen waren. Argos? Melas? Frontis? Kythisoros, seid ihr es wirklich? Warum seid ihr schon zurück? Chalkiope hörte mich die Namen ihrer Söhne rufen. Sie rannte aus ihrem Zimmer und schloss die Zurückgekehrten in die Arme. Ach, meine Lieben. So solltet ihr also doch nicht auf fernen Meeren umhergetrieben werden, sondern das Schicksal hat euch nach Hause gebracht. Wie bin ich froh. In Nu war der Hof voller Menschen, die alles für ein großes Willkommensfest vorbereiteten. Während die einen Holz hackten, schlachteten die anderen einen großen Stier oder siedeten Badewasser auf dem Feuer. Niemand ließ es im Dienst für den König und seine zurückgekehrten Enkelsöhne an Mühe fehlen. Und wo bleibt jetzt Eros? Glaubst du, der hat sich verirrt? Oder hat er es einfach vergessen? Keine Ahnung. Kinder waren mir immer schon ein Rätsel. Ah, jetzt sehe ich ihn. Wo? Ist gerade im Anflug. Jetzt landet er hinter einem Türpfosten und läuft einfach mitten über den Hof. Ist der dreist? Der schlüpft genau zwischen die Beine von Jason und spannt seinen Bogen. Schieß, Junge! Dicht bei den Söhnen Chalkiopes standen die drei Fremden. Der größte und schönste von ihnen aber wandte seinen Kopf und schaute mir direkt in die Augen. Aua! Dieser Eros. Und schon ist er wieder weg. Als der Blick des fremden Jünglings mich traf, erfasste mich eine Sprachlosigkeit, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Und eine Flamme schoss in meinem Herzen empor und wuchs zu einem hellen Feuer. Sieht so aus, als ob Eros getroffen hat. Das Mädchen wird abwechselnd totenblass und knallrot. Was geht hier vor? Oh, Aietes kommt und sieht sauer aus. Meine Tochter, Kinder, warum kommt ihr so eilig zu uns zurück? Und welche Fremden bringt ihr mit hierher in meinen Palast? Diese Männer retteten uns, Aietes. Nachdem ein Sturm unser Schiff zertrümmert hatte. Irgendein König, der diesen hier, ihren Anführer, Jason, loswerden will, weil er besser und stärker ist als er, hat sie zu uns geschickt, damit sie das goldene Vlies nach Griechenland bringen. Dieser König behauptet auch, dass Jason den Zorn des unversöhnlichen Zeus auf sich ziehen wird, wenn er ihm das Vlies nicht bringt. Und das Schiff, mit dem sie über die Meere gefahren sind, hat die Göttin Athene gebaut. Und es ist viel besser und schneller als unsere kolchischen Schiffe, von denen wir das Allerschlechteste bekommen haben. Denn das Reißen er lobt dein Schiff. Das ist mir auch wirklich gut gelungen. Aber Aietes guckt immer finsterer. Es wird ihm nicht gefallen, dass sein Enkel die kolchische Flotte schlecht macht. Dabei bin ich mir sicher, dass er den Phrixos-Söhnen mit Absicht ein schlechtes Schiff gegeben hat. Der freut sich ja kein Stück, dass sie gerettet worden sind. Und alle Männer, die mit ihm reisen, stammen von den unsterblichen Göttern ab, genauso wie du. Und sie sind die größten Helden Griechenlands. Das Vlies wollen sie aber nicht mit Gewalt an sich bringen. Und sie wollen es auch nicht geschenkt haben, sondern sie wollen es dir vergelten. Es reicht, Argos. Geh mir aus den Augen. Verschwinde mit deinen Brüdern aus meinem Land, du Nichtsnutz. Und zwar, bevor sich auch nur irgendeiner von deinen Freunden das elende Fell angesehen hat. Glaubst du, ich wüsste nicht, dass du und deine Brüder gemeinsame Sache mit den Fremden machen? Es geht nicht um das Vlies, sondern um die Herrschaft über Kolchis, die ihr euch mit Hilfe dieser Griechen unter den Nagel reißen wollt. Wahrhaftig, ich sollte euch die Zungen abschneiden und die Hände abhacken und euch barfüßig fortjagen, weil ihr auch noch die Götter für eure Lügen missbraucht habt. Irre, wie diese alten Männer immer an der Herrschaft kleben. Pelias, Amykos, Aietes. Alle alt, stur und böse. Wird Zeit, dass die Jungen übernehmen. Aietes, halte ein in deiner Wut. Wir sind nicht gekommen, um dir den Thron zu rauben. Wer würde denn eine so gefährliche Reise auf sich nehmen, nur um an fremden Besitz zu gelangen? Mich trieb wirklich die grausame Aufgabe eines frevelhaften Königs hierher. Ich bitte dich, Erweise uns deine Gunst und gib uns das goldene Vlies. Wenn wir damit nach Griechenland zurückkehren, werde ich deinen unermesslichen Ruhm im ganzen Land verbreiten. Fremder, dein Auftrag interessiert mich nicht. Genauso wenig wie dein Angebot. Wenn du mir ebenbürtig bist, sollst du das goldene Vlies auch ohne Gegenleistung erhalten. Dafür musst du mir aber deine Kraft und deine Stärke beweisen. Wenn Jason sich wirklich mit Aetes messen muss, sieht es schlecht aus. Der hat Kraft wie keiner. Dann können wir nur hoffen, dass unser Plan mit Medea aufgeht. Hier ist die Aufgabe, die ich selbst ohne Mühe meistere, so schwierig sie auch ist, und die auch du bewältigen musst. Auf dem Aresfeld, nicht weit von hier, weiden zwei Stiere, die eiserne Hufe haben und Flammen aus ihren Mäulern schnauben. Diese schirre ich an und treibe sie über das raue Brachland, und während ich den Boden pflüge, werfe ich keine Kornsamen in die Furchen, sondern die Zähne eines schrecklichen Drachen. Aus ihnen wachsen sogleich unzählige gerüstete Kämpfer heran, die ich mit meinem Schwert niedermähe, bis sie alle wie geschnittene Halme am Boden liegen. In der Frühe schirre ich die Stiere an und zur Abendstunde beende ich die Ernte. Wenn du diese Aufgaben ebenfalls vollbringst, sollst du noch am selben Tag das Vlies erhalten. Wie böse muss man eigentlich sein, um sich sowas auszudenken? Ein Do-it-yourself-Gemetzel? Ich finde das ganz interessant. Ja, so nicht. Der steht nur völlig betröppelt da. Aetes, gar übermäßig treibst du mich in die Enge. Doch du hast das Recht dazu. Deshalb nehme ich die schwere Aufgabe auf mich. Auch wenn ich sie nicht bewältigen kann und mir zu sterben bestimmt ist. Dann geh jetzt zu deinem Schiff zurück und komm in 3 Tagen am frühen Morgen zum Aresfeld. Und falls du vorhast, es dir noch anders zu überlegen, weil deine Angst zu groß ist, so lass dir gleich gesagt sein, dass meine Geduld mit euch zu Ende ist. Wenn du nicht antrittst, werdet ihr meinen ganzen Zorn spüren und niemand von euch wird es jemals wieder wagen, mich um irgendetwas zu bitten. Du siehst mich in 3 Tagen auf dem Aresfeld. Das versichere ich dir, Aetes. Wie göttlich strahlte Jason unter allen hervor, als er die Halle mit seinen beiden Begleitern verließ. Und wie brannte mir vor Kummer das Herz der unlösbaren Aufgabe wegen, die vor ihm lag. Ach, Fremder, wenn du doch nur dem Verhängnis entrinnen und unversehrt nach Hause zurückkehren könntest. Ich würde es dir so wünschen. Wenn es aber je dein Los sein soll, den feuerspeienden Stieren zu unterliegen oder den Kriegern, die dir aus der Saat wachsen, dann wisse, dass mich dein Unglück nicht im Mindesten freut. Jason, wartet! Wer ist das jetzt? Argos, Chalkiopes Ältester. Läuft Jason hinterher? Wahrscheinlich wirst du den Plan tadeln, den ich äußern will, Jason. Aber hör mich trotzdem an. Denn im Unheil ist es falsch, einen Versuch zur Rettung zu unterlassen. Ein junges Mädchen wächst in den Hallen des Aetes auf, das die Göttin Hekate gelehrt hat, all die Zaubermittel herzustellen, die die Erde und das Wasser hervortreiben. Medea ist ihr Name. Wenn sie uns helfen würde, bräuchtest du keine Angst mehr vor der Aufgabe haben. Meine Mutter könnte sie vielleicht überreden, dass sie uns hilft, denn sie ist ihre Schwester. Ich glaube zwar, dass wir vergeblich hoffen, wenn wir unsere Heimkehr von Frauen abhängig machen, aber ich will deinen Vorschlag dennoch annehmen. Sprich mit deiner Mutter. Junge, du bist von Frauen abhängig. Männer kapieren es einfach nicht. Wie? Was plant ihr da? Mit was für Weichlingen bin ich denn hierher gekommen? Was sind das für Männer, die nicht mehr auf ihre eigene Stärke vertrauen, sondern darauf hoffen, dass wehrlose Jungfrauen ihre Aufgaben übernehmen? Klar, sowas muss ja von Idas kommen. Er ist so dumm, wie er schwer ist. Und außerdem hat er immer was zu meckern. Vielleicht nervt es ihn, dass er kein Halbgott ist wie die anderen. Ich glaube, der hat ein generelles Frauenproblem. Der hat auch ständig Pech mit seinen Freundinnen. Die laufen ihm alle davon. Ist allerdings auch kein Wunder bei seiner schlechten Laune. Zügle deinen Zorn, Idas. Es ist bereits beschlossen. Argos ist schon auf dem Weg in den Palast, um mit seiner Mutter zu reden. Wir lichten derweil den Anker und segeln den Fluss hinauf. Wir wollen uns nicht länger verstecken, denn es soll keiner denken. Wir scheuten den Kampf. gleich nachdem die Fremden den Palast verlassen hatten, berief mein Vater eine Versammlung der Keucher auf dem größten Platz in der Stadt ein. Er schäumte vor Wut. Die schrecklichsten Strafen drohte er den Keuchern an, wenn es ihnen nicht gelänge, die Räuber zu vertreiben, die in sein Land gekommen seien. Der Plan, den er sich ausgedacht hatte, war so einfach wie böse. Sobald die flammenspeienden Stiere Jason auf dem Aresfeld zerrissen hätten, sollten die Kolcher das Schiff der Fremden niederbrennen und alle Argonauten töten, die mit ihm gekommen waren. Die Söhne Chalkiopes aber, seine eigenen Enkel, wollte er selbst bestrafen. Mein Vater Helios hat mich gewarnt, dass ich mich vor den Listen meines eigenen Geschlechts hüten müsse. Und jetzt sind die Söhne meiner eigenen Tochter mit fremden Räubern hierher gekommen, um mir den Thron zu entreißen. Das hat man davon, wenn man Fremde ins Land lässt. Schon dem Griechen Phrixos hätte ich besser kein Asyl gewährt, dann wäre dies alles nicht geschehen. Denn was habe ich jetzt davon? Die Söhne, die dieser Grieche mit meiner Tochter gezeugt hat, meine eigenen Enkel, trachten nach meinem Thron. Das klingt nach Krieg da unten. Du kriegst die Brille schon noch. Lass mich nur erst sehen, was ich im Palast tue. Ich bin nämlich immer noch für Liebe statt Krieg. Und dazu müssen wir die Medea-Geschichte voranbringen. Sie schläft. Allerdings unruhig. Das ist ein gutes Zeichen. Was soll daran gut sein? Verliebte schlafen so. In dieser Art Unruhe liegt ein großes Potenzial. Aha. Ich schlief schlecht in dieser Nacht. Verführerische, verhängnisvolle Träume quälten mich. Mir schien, der schöne Fremde sei gar nicht hergekommen, um das goldene Vlies zu holen, sondern um mich als seine Ehefrau nach Griechenland zu führen. Ich träumte, ich selbst schirrte die Stiere an und führte die Aufgabe meines Vaters mit Leichtigkeit aus. Danach aber sollte ich mich entscheiden, ob ich mit dem Fremden ginge oder bei meinem Vater bliebe. Ich wählte den Fremden. Und meine Eltern schrien auf vor Kummer und Zorn. Sie wacht auf. Ich gehe mit der Drohne ein Stück weg. Ja, eine Möwe im Zimmer findet sie sicher nicht gut. Aber gegen eine Möwe auf dem Fensterbrett kann keiner was haben. Was habe ich nur geträumt? Das wird ein schlimmes Ende nehmen. Das Schicksal dieses Fremden kümmert mich viel zu sehr. Soll er doch bei sich zu Hause die Mädchen betören? Dann wäre es doch am besten, wenn ich direkt zu Chalkiope ginge. Wenn ich sie dazu brächte, mich zu bitten, ihren Söhnen zu helfen, indem ich dem Fremden bei seiner schweren Aufgabe zur Seite stehe, dann könnte ich ja gar nicht Nein sagen. Dann müsste ich ihn retten. Das ist die Lösung. Chalkiope! Ist das ein Hin und Her? Ja, dieses Mädchen ist zu gut erzogen. Sie hadert immer noch mit ihrer Liebe, anstatt endlich einzusehen, dass auch der Stärkste machtlos ist, wenn die Liebe ihn trifft. Medea, Schwesterchen, warum weinst du? Bist du krank? Ach, Chalkiope, ich habe Angst wegen allem, was geschehen wird. Wie? Was hast du gehört? Sag es mir. Was droht Aietes mir und meinen Söhnen an? Ach, wenn ich doch nur weit weg von hier an den Grenzen der Erde wohnte, wo man noch nicht einmal den Namen der Kölcher kennt. Ach, Schwester, aus schrecklichen Träumen bin ich aufgeschreckt. Und jetzt fürchte ich, dass unser Vater nicht nur die Fremden töten wird, um die dieser unselige Streit entbrannt ist, sondern mit ihnen zugleich auch deine Söhne. Lass nicht zu, dass ich mit ansehen muss, wie sie in Stücke gerissen werden. Hilf diesem Fremden, damit er die schreckliche Aufgabe besteht, die sich unser Vater für ihn ausgedacht hat. Dem Fremden? Ich flehe dich an. Ich tue es ja, wenn du es willst. Es gibt niemanden, der mir mehr wert ist als du und deine Söhne. Gleich morgen in der Frühe werde ich zum Tempel der Hekate gehen und dem Fremden ein Zaubermittel bringen, mit dem er die Stiere besiegt. Doch in der nächsten Nacht befiel mich neue Zweifel. Diese Liebespfeile sind wirklich übel. Da ist mir ein fairer Kampf lieber. Wie ratlos bin ich. Alles, was ich weiß, ist nur, dass es kein Abwehrmittel gibt gegen dieses Leid, das in meinem Inneren brennt. Ach, wäre ich doch nur gestorben, bevor mir dieser Fremde begegnet ist. Aber gut, dann soll er eben auf dem Aresfeld umkommen. Ich kann es doch nicht ändern. Niemals bliebe es meinen Eltern verborgen, wenn ich ihm helfen würde. Doch wenn er stürbe, wie könnte ich jemals wieder glücklich sein? Ach, ich Arme! Ich muss ihn retten, doch noch am selben Tag werde ich mich töten. Es ist besser, wenn ich jetzt gleich sterbe und meinen guten Ruf nicht verliere, bevor ich so schändlich handle, wie ich es Chalkiope versprochen habe. Nein, nein. Nein, nein! Was? Das Mädchen will sich umbringen. Die wühlt schon in der Giftkiste. Wie verlangte es mich, die Zaubermittel auszuwählen, die mein Herz zerstörten? Sonne. Das Kind braucht Sonne. Es ist Nacht. Na und? Außerdem meine ich Sonne im Herzen. Schon löste ich die Bänder des Kästchens, in dem ich meine todbringenden Zaubermittel aufbewahrte, als in mir plötzlich ein herzerwärmendes Bild aufstieg. Ich saß mit meinen Gefährtinnen auf einer blühenden Wiese. Wir redeten und lachten und die Sonne strahlte auf uns herab. Wie schön das Leben war. Ich wollte nicht sterben. Und auch der Fremde sollte leben. Das hast du gut gemacht. Ja, danke. Imagination setze ich immer gern ein. Funktioniert aber nicht bei jedem so gut. Voll Ungeduld erwartete ich von diesem Augenblick an den kommenden Tag. Denn ich würde den Fremden treffen und ihm das Zaubermittel geben, das ihn retten konnte. Und jetzt sind die Männer an der Reihe. Moment. Jason sitzt mit Mopsos, dem Seher, an Deck der Argo und schaut in die Sterne. Und Argos kommt gerade vom Palast zurück. Ich bringe gute Neuigkeiten, meine Freunde. Medea hat eingewilligt, uns zu helfen. In den frühen Morgenstunden geht sie zum Tempel der Hekate. Dort kannst du sie treffen. Jason sieht ziemlich erschöpft aus. Ich muss den irgendwie auffrischen, damit er einen besseren Eindruck macht. Filter ein paar Rotanteile raus und gib ihm höhere Kontraste. Medea lasse ich aber, wie sie ist. Die macht sich schon selber hübsch. Sobald die Morgenröte den dunklen Himmel überzog, flocht ich meine Haare, salbte mich mit duftendem Öl und zog mein schönstes Gewand an. Mein Gesicht verhüllte ich mit einem schimmernden Schleier. Und so verließ ich mein Zimmer. Das Zauberkästchen im Gewand verborgen. Was sind das eigentlich für Zaubermittel? Ganz verschiedene. Ich denke, bei Jason wird sie Prometheon einsetzen. Wenn du damit zaubern willst, nimmst du die Wurzel. Mit der reibst du dich ein. Aber erst, nachdem du Hekate gnädig gestimmt hast. Das darfst du auf keinen Fall vergessen. Wenn du alles richtig machst, bist du danach gegen alle eisernen Waffen und gegen Feuer geschützt. Und Riesenkräfte soll sie dir anscheinend auch verleihen. Schick! Bevor du die Wurzel ausgräbst, musst du aber ein enorm aufwendiges Ritual machen. Frag mich nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Oh, übrigens bricht Medea gerade zum Tempel auf. Ihre Dienerinnen haben schon die Maultiere angeschirrt. Und Jason? Ist hoffentlich schon unterwegs. Ich suche ihn mal. Das ist doch nicht zu fassen! Wie blöd kann man eigentlich sein? Der hat den alten Mopsos mitgenommen. Na und? Das ist ganz großer Mist. Ich schicke dir mal eine Krähe. Hey, Mopsos, du ruhmloser Seher. Mopsos, siehst du das große Rabenvieh in der Schwarzpappel? Ich habe fast den Eindruck, als redete es mit uns. So laut ist sein Gezeter. Schleich dich davon, Mopsos, du trübsichtiger Seher. Was hast du dir denn dabei gedacht, dass du dich an Jason hängst? weißt du nicht, dass kein Mädchen einem jungen Mann seine Liebe zeigt, wenn es nicht mit ihm allein ist? Jetzt mach dich mal ganz schnell vom Acker. Höre, Jason. Soeben fällt mir ein, dass es besser ist, wenn du allein zum Tempel gehst und mit dem Mädchen sprichst. Sei freundlich zu ihr, dann wird alles gut gehen. Denn Aphrodite, die Göttin der Liebe, ist dir zugeneigt. Wie langsam verstrichen die Morgenstunden, als ich mit meinen Gefährtinnen auf den Fremden wartete. Dort oben am Tempel der Hekate. Kein Spiel gefiel mir lange. Keinen Blick konnte ich meinen Freundinnen schenken. Medea! Jetzt hast du den Ball schon wieder durchgehen lassen. Ich spiele doch gar nicht mehr mit. Ich sah nur immer zum Tempel hin. Und mein Herz zersprang mir in der Brust, sobald ich meinte, seine Schritte zu hören. Und es war wieder nur das Rauschen des Windes. Medea? Und plötzlich stand er dann doch vor mir, der Fremde. Und war noch schöner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Mir wurde schwarz vor Augen. Wie versteinert war ich. Medea. Ich. Du. Sprachlos sahen wir uns an und wollten doch reden. Ich. Wie Eichen waren wir, die bei Windstille ruhig in den Bergen wurzeln und die doch, wenn sie unter dem Ansturm des Windes bewegt werden, unendlich rauschen. Hab keine Scheu vor mir, Mädchen. Ich stehe ja ganz alleine vor dir. Und ich bin nicht wie andere Männer, die anfangen zu prahlen, wenn sie mit einem Mädchen sprechen. So einer war ich nie. Du kannst mir alles sagen, was du möchtest. Und mich alles fragen. Ich werde dir ehrlich antworten. Du magst nicht sprechen? Mir nichts sagen? Medea, dann rede ich. Als Schutzsuchender und Fremder flehe ich dich an, mir zu helfen. Gib mir ein Zaubermittel, damit ich nicht an der schrecklichen Aufgabe, die mir dein Vater zugedacht hat, zugrunde gehe. Du wirkst so sanftmütig und mild. Ich kann nicht glauben, dass dich mein schlimmes Los nicht rührt. Mir wurde so warm, als ich dem Fremden in die Augen sah. Und ich wusste nicht, was ich ihm zuerst sagen sollte. So viele Worte wollten aus mir heraus. Doch ich blieb stumm und holte nur das Zaubermittel aus meinem Gewand und gab es ihm. Medea, ich danke dir. Ach, am liebsten hätte ich meine Seele aus der Brust befreit und ihm gegeben. Alle Helden Griechenlands, die mit mir hergekommen sind und all ihre Mütter und Gattinnen und Schwestern werden dich rühmen, wenn wir heil nach Hause zurückkehren, weil du uns geholfen hast, Medea. Bald heftete er, bald ich, voll Scham die Augen zu Boden. Und gleich danach warfen wir uns wieder lächelnd Blicke zu. Ich schmolz dahin, wie Tau auf Rosen schmilzt, wenn er sich im Morgenlicht erwärmt. Und erst nach längerer Zeit gelang es mir, endlich zu sprechen. Gib jetzt acht, Fremder, wie ich dir helfen will. Wenn du heute Nachmittag die verderbenbringenden Zähne des Drachen bei meinem Vater abholst, musst du bis Mitternacht wachen und dann in der Strömung eines unermüdlichen Flusses baden. Danach kleidest du dich in schwarze Gewänder und gräbst ganz allein, ohne deine Gefährten, eine kreisrunde Grube und schlachtest darin ein weibliches Lamm. Sodann schichtest du einen Scheiterhaufen über der Grube auf und legst das rohe Fleisch darauf. Und du musst die Göttin Hekate milde stimmen, indem du aus einem Becher Honig träufelst. Und dann entferne dich. Und drehe dich auf gar keinen Fall um. Selbst wenn du Schritte hörst oder das Gebell von Hunden. Ich drehe mich nicht um, was auch immer geschieht. Gut. Sobald der Morgen graut, machst du das Zaubermittel, das ich dir gegeben habe, flüssig und reibst dich damit von Kopf bis Fuß ein, wie mit Salböl. In ihm wird unbegrenzte Kraft und Stärke sein und es wird dir vorkommen, als ob du kein Mann wärst, sondern ein unsterblicher Gott. Und deinen Speer und dein Schild und Schwert sollst du auch damit bestreichen. Dann dürfen dir weder die Lanzenspitzen der erdgeborenen Männer noch die unerträgliche Flamme der verderbenbringenden Stiere etwas anhaben können. So geschützt wirst du aber nur einen einzigen Tag sein. Und an diesem musst du die Aufgabe vollbringen. Danke, Medea. Ich werde es genau so machen, wie du es sagst. Und ich gebe dir noch einen Rat. Nachdem du die Stiere angeschirrt und das Brachfeld umgepflügt hast, musst du einen schweren Steinbrocken aufs Feld werfen, noch bevor die Krieger aus den Drachenzähnen hochgewachsen sind. Hoffentlich kann er sich das alles merken. Sobald die Krieger aus den Gräben steigen, werden sie um den Steinbrocken kämpfen. Du aber stürme dann in die Schlacht und mähe sie mit der Klinge deines Speers nieder. So kannst du hoffentlich dein Leben retten und das Vlies nach Griechenland bringen. Die Tränen liefen mir über die Wangen, als ich so zu ihm sprach. Denn ich stellte mir vor, wie er weit weg von mir übers Meer irrte. Was hast du, Medea? Wenn du aber zurück nach Hause kommst, dann entsinne dich Medeas, des Mädchens, das dir geholfen hat und das für immer an dich denkt. Und wenn du mich je gänzlich vergessen solltest, mögen mich schnelle Sturmwinde über das Meer bringen und nach Iolkos wehen und dich daran erinnern, dass du durch meinen Willen entkommen bist. Könnte ich dann doch nur mit dir leben? Medea, wenn du je nach Griechenland kämst, würden alle Frauen und Mädchen wie für eine Gottheit für dich sorgen. Denn du hast ihnen die Söhne und Männer zurückgebracht. Und ich würde dich als Braut in mein Haus führen. Und nichts würde uns in unserer Liebe trennen. Es sei denn der Tod. Das klappt ja prima. Gleich ist sie so weit, dass sie mit ihm nach Iolkos fährt. Will er das denn? Ich glaube nicht, dass er wirklich damit rechnet, dass sie mitkommt. Aber wenn sie sich dazu entschließt, muss er sie mitnehmen. Das ist er ihr schuldig. Was willst du denn mit ihr in Griechenland? Och, Athene. Eine mächtige Zauberin, Priesterin der düsteren Hekate und über beide Ohren verliebt in einen Mann, den ein böser König ins Verderben schicken wollte, kommt im Land eben dieses Königs an. Na, was passiert denn wohl? Sie rächt sich an dem König? Genau. Und so büßt Pelias endlich dafür, dass er eine meiner Priesterin in meinem Tempel ermordet hat. Ganz schön raffiniert. Und wirklich gut geplant. Gib's zu. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir so standen und uns anblickten. Wir konnten nicht voneinander lassen. Er erzählte mir von seiner Heimat. Und in seinen Augen sah ich die fruchtbare Ebene, die majestätischen Felsen, die dichten Kastanienwälder, die Tempel Medea! Und Städte. Medea! Wir müssen zurück! Es ist schon spät! Erst als meine Gefährtinnen mich ungeduldig riefen, weil die Sonne schon tief am Himmel stand, kehrten meine Gedanken nach Kolchis zurück und ich nahm Abschied von dem Geliebten. So, jetzt wird es ernst. Spulst du vor bis zum Morgen? Dann krieg ich jetzt die Brille. Gleich. Erst will ich noch sehen, ob Jason sich gemerkt hat, wie er sich vorbereiten muss. Gut. Telamon und Mopsos sind schon unterwegs, um die Drachenzähne von Aietes zu holen. Und Argos bringt das Schaf. Ich gehe mal auf Mitternacht. Oh, Jason badet im Fluss. Oh, Wow, jetzt kommt er raus. So ein schöner Mann. Wirklich. Hera, spul weiter. Wie nett. Er zieht das Gewand an, das ihm die Königin der Lemnierinnen gegeben hat. Hypsipyle. Erinnerst du dich noch? Das war auch eine schöne Liebesgeschichte. Nur leider zur falschen Zeit. Ich hatte wirklich Sorge, dass er auf Lemnos hängen bleibt. Oh, ich habe mich damals ja gewundert, warum sie ihm ein schwarzes Gewand schenkt. Aber jetzt ist es natürlich praktisch. Gib mir die Brille, Hera. Wenn du nicht spulst, spul ich. Och. Gut. Das Lamm ist geschlachtet, Honig drüber. Ja, alles richtig. Oh! Wow. Was wow. Hekate kommt. Was hat diese Göttin für einen tollen Auftritt? Schlangen im Haar, Hunde an den Hacken und eine völlig verrückte Lightshow. Und eine Kraft strahlt die aus. Jason darf sie nicht anschauen. Macht er auch nicht, der ist schon am Wegrennen. Jetzt muss er sich nur noch mit dem Öl einreiben. Gib mir die Brille wieder, dann spule ich dahin. Nein, lass dem doch auch mal seine Privatsphäre. Ich gehe direkt aufs Aresfeld am Morgen. Ich krieg trotzdem die Brille wieder. Das Drachenzähne sehen gilt noch nicht als Kampf. Aber sicher doch. Der pflügt ja nicht mit Ochsen. Der pflügt mit flammenspeiernden Stieren. Und außerdem hast du schon Abdrücke von der Brille. Unter den Augen. Ganz tiefe Dellen. Die gehen vielleicht gar nicht mehr weg. Wirklich? Ja. Geh mal zum Spiegel und schau es dir an. Auch mein Vater rüstete sich für den Tag. Er legte den Panzer an, den ihm der Kriegsgott selbst geschenkt hatte, und setzte seinen goldenen Helm auf, der leuchtete wie das Licht der Sonne. Dann stieg er auf seinen Wagen, den die schnellfüßigen Pferde zogen, und eilte zum Aresfeld draußen vor der Stadt. Chalkiope und ich folgten ihm mit unseren Wagen. Und auch das Volk der Kolcher machte sich auf den Weg dorthin. Wo ist der Grieche? Die Argonauten hatten ihr Schiff stromaufwärts gerudert und ankerten vor dem Aresfeld. Als Aietes dort eintraf und nach ihm rief, sprang Jason behende vom Schiff herab. In der einen Hand trug er seinen Helm, der mit den spitzen Drachenzähnen gefüllt war, in der anderen Speer und Schild. Das Schwert aber hatte er über die nackte Schulter gehängt. Schön wie ein Gott war er. Und auf dem Feld stand schon der Pflug bereit. Ich habe überhaupt keine Dellen unter den Augen. Das hast du nur gesagt, damit ich dir die Brille nehme. Es geht los. Der Held betritt das Aresfeld. Ringsum stehen die Kolcher und erwarten den ungleichen Kampf. Auf der Ehrentribüne ihr König. Der erbarmungslose Aietes. Daneben seine Tochter Medea, totenbleich. Ebenso ihre Schwester Chalkiope. In der Kurve rechts der Tribüne die Argonauten. Gebannt verfolgen sie, wie der einsame Held auf den Pflug zuschreitet. Den Helm bis oben gefüllt mit spitzigen Drachenzähnen, den er vorsichtig neben dem Pflug ablegt. Wie redest du denn? Das stelle ich nachher ins Netz für die Nachwelt. Und da! Die Stiere! Schon brechen sie aus ihrer unterirdischen Höhle und stürmen aufs Feld. Wirbeln eine gewaltige Staubwolke auf. Die mächtigen Hörner haben sie gesenkt. Die berüchtigten Flammen quellen aus ihren Mäulern bombastische Feuersäulen. Und mitten auf dem Feld steht der Held Jason. Ganz allein. Breitbeinig, kraftvoll, das Schild erhoben, standhaft wie ein Fels erwartet er die Bestien. Jetzt treffen sie aufeinander! Glühende Hitze hüllt die Kämpfenden ein, Funken sprühen. Es ist ein wildes Ringen. Und in diesem Moment kriegt Jason tatsächlich ein Stierhorn zu fassen. Und er zwingt den Stier nieder. Ist das zu glauben? Er drückt ihn mit einer Hand zu Boden. Und auf den zweiten Stier ringt er nieder. Es ist Übermenschliches, was dieser junge Mann leistet. Und er wirft das Joch über den Nacken der Stiere? Mein Vater traute seinen Augen nicht, als er sah, wie Jason die Stiere ins Joch zwang. Immer wieder schaute er zu mir hinüber, als ahnte er, dass ich dem Fremden zu seiner gewaltigen Kraft verholfen hatte. Und Angst schnürte mir mein Herz zusammen. Und da knüpft Jason auch schon das Joch an der Deichsel fest. Die Stiere können toben, wie sie wollen. Sie sind chancenlos gegen diese enorme Kraft, gegen diesen unglaublichen Willen. Und Jason greift nach dem Helm, der randvoll mit Drachenzähnen ist, und er nimmt den Pflug auf. Und jetzt treibt er mit dem Speer die Stiere an. Und sie setzen sich tatsächlich in Bewegung. Sie haben ja gar keine andere Wahl. Und da zieht er auch schon die Furchen und streut die Drachensaat aus. Unermüdlich zieht er seine Bahn. Endlos scheint das Aresfeld. Und noch immer ist der Helm halb voll. Das ist eine enorme Aufgabe, die dieser junge Mann da vor sich hat. Am Nachmittag war das große Feld gepflügt und die Saat ausgebracht. Jason befreite die Stiere vom Joch und scheuchte sie in die Höhle zurück, aus der sie gekommen war. Und was ist jetzt? Pause. Jason sitzt am Fluss und trinkt tonnenweise Wasser. Und was ist mit der Drachensaat? Ich dachte, die Krieger fangen sofort an zu wachsen. Oh ja, die sind schon fingergroß. Es wäre gut, wenn er sich beeilt. Allerdings wird es spannender, wenn er sie noch ein bisschen wachsen lässt. Das ist nicht die Art Spannung, die ich brauche. Jetzt wird's aber wirklich Zeit. Die wachsen ja in Sekunden schneller. Ringsum schossen die Krieger wie Ähren aus dem Drachensamen auf. Das Feld des Ares starrte vor wuchtigen Schilden und zweischneidigen Speeren und blinkenden Helmen, als Jason vom Ufer des Flusses zurückkam. Er dachte an meine Worte und nahm vom Boden ein großes, rundes Felsstück auf. Und da steht er wieder auf dem Feld. Der große Grieche. Und schleudert seine gewaltige Wurfscheibe mitten unter die kriegerische Saat. Und was passiert denn jetzt? Was ist da unten los? Die Drachenkrieger bekämpfen sich untereinander. Jeder gegen jeden scheint jetzt die Devise zu sein. Es ist eine völlig undurchsichtige Situation. Und Jason? Wo ist Jason? Da sehe ich ihn. Er macht sich das Chaos zunutze. Er stürzt sich in die Menge, das Schwert gezogen und metzelt. Ja, man kann es nicht anders sagen. Er metzelt die Krieger nieder. Reihe für Reihe. Die Gegenwehr ist vollkommen zusammengebrochen. Und da ist der Kampf auch schon vorbei. Die Drachenkrieger sind niedergemäht. Jason geht tatsächlich als Sieger vom Feld. Der große Held, Anführer der Argonauten. Und Aietes, der König der Kolcher, zieht sich geschlagen in seine Stadt zurück. Das ist ein bitterer Tag für ihn. Glaub bloß nicht, dass es damit vorbei ist. Das wird ein böses Nachspiel haben. Die Fahrt der Argonauten. Hörspiel in 4 Teilen von Katrin Zipse. Nach Apollonius von Rhodos. Teil 3, die Aufgabe. Es sprachen Hera, Stefanie Eid. Athene, Linda Blümchen. Medea, Julia Windischbauer. Jason, Steffen Siegmund. Argos, Joscha Eisen. Aietes, Matthias Leja. Aphrodite, Selina Rongen. Chalkiope, Sandra Gerling. In weiteren Rollen Andrei Agranowski, Leonard Berscheid, Mechthild Grossmann, Doa Gürer, Lukas Jansson, Lili Lorenz, Heiko Raulin und Simon Schwan. Besetzung Christine Petri. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk 2021. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.